Wo bin ich, Venus? Ist's kein Traum? Ich nehme in Ekstase mich prüfend oftmals selber bei der Ritternase. Nein, nein, du bist kein Luftgebild, du lebst, bist mein. Und die hier um dich sind, tun echte Nymphen sein. Dein holdes Bild, es wird mich stets verfolgen. In Himmels Wonnen habe ich geschwolgen. Wer kann die Wunder dieses Kellers malen, wo in Champagner man und Liebe schwimmt? Hier braucht man keine Rechnung zu bezahlen. Kein Katzenjammer ist's, der hier verstimmt. Hier ist das Paradies zurückgeblieben, auf ewig frei zu trinken und zu lieben. Ja, du hast recht. Nicht auf der Erde droben, nein. Nur bei mir hier weilt das wahre Glück. Seitdem die Wohnungsnot dort angehoben, zog ich mich in den Venusberg zurück, wo ich, da ich mich schrecklich ennuierte, die so gemütliche Lokalität hier etablierte. So fand ich dich und ward ein treuer Schäfer. O Venus, du bist ein famoser Käfer. O bitte, keinen Dank für mich bereite. Das Vergnügen war nur ganz auf meiner Seite.